Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Fietz. Guten Morgen. Bestimmt. Ich könnte mir gut vorstellen, Sie kennen Jimi Hendrix. Ob Sie dieses Stück allerdings in dieser Version kennen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber dem wollen wir ja abhelfen. Hear My Train A-Comin', die Blues-Version. Und das ist auch einer der Anlässe, warum wir heute im Soundcheck mal ein zweistündiges Spezial um und mit Jimi Hendrix hier veranstalten. Es gibt eine ganze Reihe von Platten, die gerade in letzter Zeit herausgekommen sind und die nur wirklich lohnenswert sind, auch vorgestellt zu werden. Da braucht man schon so eine Spezialsendung wie diese hier. Viele dieser Stücke sind nämlich sehr lang. Da ist zum Beispiel eine Blues-Compilation rausgekommen von und mit Jimi Hendrix. Dann gibt es ein Tribute zu Jimi Hendrix, wo verschiedene Gruppen drauf sind. Und gut, die ist schon etwas älter. Ganz frisch ist allerdings noch gerade rechtzeitig zum Woodstock-Jubiläum eine Platte, wo nochmal er zu hören ist, und zwar mit Aufnahmen, die es bisher so in der Form nicht gab und auch nicht in der Länge. Ist vielleicht die schwächere von all diesen Platten, deswegen greifen wir noch auf zwei andere zurück. Are You Experienced, auch wieder auf CD jetzt veröffentlicht, und Electric Ladyland. Aus diesen fünf wird sich unser Repertoire rekrutieren. Die ersten drei bilden aber das Hauptgewicht und den Grundstück. Hören wir direkt jetzt was von der Woodstock-Platte, und zwar Fire. Listen here, baby. That baby's so damn crazy. Hey, your mama ain't home and ain't Robinson. next to you. Dedicated to maybe a soldier in the army singing about this old lady that he dreams about and hugging a machine gun instead, or it could be a cat maybe trying to fall in love with a girl maybe, but a little bit too scared. That's where the problems come from sometimes, isn't it? I mean, the cat really insecure a little bit, so they call girls groupies and they call girls this and they call passive people hippies and blah blah woof woof on down the line. That's because they're fucking not in love, man. That's what's happening. That's the other half of a man as a woman, and we like to play a thing called Isabella, don't you ever forget it. Thank you. objects are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, Mary. Schönsten Balladen von Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary. Vorher hatten wir The Cure mit dem alten Song Purple Haze und davor wiederum Jimi Hendrix Fire Live in Woodstock. Jimi Hendrix, der berühmte andere Gitarrist von der Butterfield Blues Band. Mike Bloomfield schrieb mal über Hendrix, als er ihn besuchte, den jungen Hendrix, und zwar bei einer Übungsfete, sowas ähnlichem jedenfalls. Ich dachte, ich wäre der heißeste Gitarrist der Szene, er meint damit New York. Ich ging die Straße rüber und sah ihn mir an. Jimi Hendrix wusste, wer ich war, und er verbrannte mich an jedem Tag bei lebendigem Leib. Ich holte danach nicht mal mehr meine Gitarre raus. Wasserstoffbomben explodierten, Raketen flogen durch die Luft. Ich kann den Sound gar nicht beschreiben, den er aus seinem Instrument holte. Er fabrizierte jeden Sound, den ich je von ihm gehört habe, nur mit einer Stratocaster, einem Fender Twin Verstärker und einem Maestro Fuzz Gerät. Wie er es machte, ist mir immer ein Geheimnis geblieben. So demotivierend war er, und das bei so bekannten Gitarristen wie Mike Bloomfield. The Wind Cries Mary ist übrigens ein Song, den wir von Are You Experienced gehört haben, was es jetzt auch oder wieder mal auf CD gibt. Ich möchte jetzt übergehen zur Electric Ladyland, zum Electric Ladyland Doppelalbum. Da jährt sich jetzt auch bald was, oder hat sich schon gejährt. 1968, am 2. November, schoss er mit diesem, also vor 26 Jahren, mit diesem Doppelalbum direkt auf die Nummer 1 der amerikanischen Charts. Hören wir daraus jetzt 1983 und Moon Turns the Tide. Thank you. yesterday. Alive, but the war is here to stay. So my love, Katharina and me, desire to take a last walk through the noise to the sea. Not to die, but to be reborn, away from land so battered and torn. Say, can you see it's really such a mess? Every inch of earth is a fighting mess. Giant pencil and lipstick tube shaped flames continue to rain and cause screaming pain. And the Arctic stains from silver blue to bloody red as our feet find the sand and the sea. It's straight ahead. And they also said it's impossible for a man to live and breathe underwater. Forever was a main complaint. And they also threw this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God. And the grace of the king, grace of the king. So my darling and I make love in the sand to salute the last moment everyone can. Our machine has done its work, played its part well, without a scratch on our body, and we bid it farewell. Starfish and giant flumes greet us with a smile. Before our heads go under, we take our last look, killing noise. Warp the outer style. Jimi Hendrix mit den Titeln 1983 und Moon Turns the Tides. Wie gesagt, heute hier im DLF Nachtradio im Soundcheck beschäftigen wir uns nur mit und über Jimi Hendrix, mit neuen Produktionen von ihm, neuen Anführungsstrichen, das heißt neu herausgebrachte Sachen. Das war allerdings hier von einer wirklich alten Scheibe von Electric Ladyland. Vielleicht sein Meisterwerk, es gibt da unterschiedliche Ansichten. Auf jeden Fall setzt er hier absolut meisterlich das Studio als viertes Instrument ein. Und so viel ich gehört habe, ist dies auch wirklich das einzige Album gewesen, bei dem Jimi Hendrix die volle künstlerische Kontrolle besaß. Er war ja sehr unzufrieden und sehr zerrissen, dass dahingehend, dass er nie das umsetzen konnte, was er so im Kopf hatte. Weder auf der Gitarre noch mit dem Studio. Und das war wohl ein erster Schritt dorthin, Electric Ladyland. Weitere sollten dann leider nicht folgen. Er hat ja auch ein Studio eingerichtet unter dem gleichen Namen. Und da wären bestimmt noch sehr viele experimentelle und gut zugängliche Platten rausgekommen. Jimi Hendrix, seine große Liebe war allerdings der Blues. Hier ein Zitat von ihm. Die Alten im Blues sangen von Sex, von Problemen mit ihren Frauen und vom Schnaps. Heutzutage wird viel mehr durch Musik ausgedrückt. Musik ist inzwischen eine sehr wichtige Sache, das sollten die Leute wahrnehmen. Unsere Musik hat einen geistigen Blues-Background. über die Welt nachdenken ist Blues. Die meisten Leute glauben, dass man leiden muss, um ein guter Bluesmusiker zu sein. Ich glaube das nicht. Ich mag den Klang des Blues. Wenn ich gewisse Töne höre, fühle ich mich wirklich glücklich. Manchmal ist es wirklich leicht, Blues zu singen, da von einem erwartet wird, das große Geld zu machen, und das läuft nun aus dem Ruder. Aus diesem Grund kann man viel Blues singen. Je mehr Geld, je mehr Blues kann man manchmal singen. Blues zu spielen ist leicht, aber nicht zu empfinden. Kannst du die Musik spielen? Okay. Ob du nun schwarz, weiß oder purpurn bist, wenn jemand deine Musik so sehr mag, dass er inspiriert wird, dann ist's gut. Es ist einfach albern zu behaupten, diese Art Musik kann nur von Farbigen gespielt werden. So viel von ihm selbst. Zum Blues hören wir einen Born Under a Bad Sign. Jetzt habe ich gerade gehört, dass wir ein Problem mit dem CD-Spieler haben, aber wir haben ja zwei. Wir könnten zum Beispiel ja auch versuchen, Red House, ist das möglich, was danach kommen sollte? Ja. Jimi Hendrix, Red House, Born on a Bad Sign, ziehen wir dann einfach nach. Wir könnten auch noch was ganz was anderes probieren. Okay. Mit Jimi Hendrix, Red House von dem Live Woodstock Album, was vor einiger Zeit jetzt herauskam, und Born Under a Bad Sign, Jimi Hendrix Plays the Blues, ebenfalls noch jüngeren Datums diese CD. Ob er nur unter einem schlechten Stern geboren wurde, unter einem guten, wage ich jetzt nicht zu entscheiden. Er ist sehr früh gestorben, aber hat immerhin eine geniale Karriere hinter sich gehabt. Er war bestimmt genial, hatte sie aber hart erarbeitet. Sein Vater sagte mal in einem Interview, Jimmy war kein sonderlich rebellisches Kind. Ich war froh, dass er Musiker werden wollte. Zumindest hatte er damit überhaupt etwas gefunden, was ihn interessierte. Das war besser als so rumzuhängen und damit den Ärger anzuziehen. Er arbeitete allerdings härter an seinem Gitarrenspiel als irgendjemand anders in seinem Freundeskreis. Und er musste wirklich den ganzen Tag üben, um so gut zu werden. Die Musik der Experience entsprach allerdings überhaupt nicht meinem Geschmack. Aber ich sagte ihm, dass er als Musiker etwas Einzigartiges machen müsse, um erfolgreich zu sein. Genau das tat er dann auch. Na, wenigstens einer, der mal auf seinen Vater gehört hat, ob das alles aber auch so stimmt, wage ich auch ein wenig zu bezweifeln. Wenn wir jetzt nicht Jimi Hendrix bis zum Ende dieser Stunde, vielleicht noch ein paar Takte von ihm in der Hauptsache Buddy Count, die seinen Song Hey Joe noch einmal neu aufgenommen haben, auf einer CD, die schon bereits ein Jahr alt ist, Tribute to Jimi Hendrix. Und in der zweiten Stunde geht's dann mit ihm persönlich weiter. You know I caught that girl messing around town. my